herzlich willkommen zum Uncast Episode 205. Kostenlos ist gut. Jawohl. Die Themen heute wird, oder eigentlich das Thema heute, gibt nur eins, ja, wird interessant sein. Denke ich mal, ärgerlich für einige offenbar, unverständlicherweise. News gibt's jede Menge diese Woche, keine Ahnung, was da los war, ja. Dafür war die Community etwas ruhig, ja, ziemlich ruhig sogar, aber es gab ein paar Anfragen wegen dem Pipo T9, das ich ja vorgestellt habe letzte Sendung, und natürlich wieder die App der Woche. Also wenn ihr heute im Hintergrund irgendwie so Schreien hört, ja, Jubel oder sonst irgendwas, dann liegt es daran, dass vielleicht Deutschland ein Tor geschossen hat. Ja, aber man muss hier Prioritäten setzen, deswegen werde ich natürlich statt hier Deutschland gegen Portugal zu schauen, ja, natürlich den Uncast aufnehmen, ja. Wenn ihr im Internet Jubel oder Trauer, Frustration und Hass hört, dann kann es damit aber auch zusammenhängen, dass SwiftKey kostenlos geworden ist. Ganz genau. SwiftKey, die beliebte Tastatur für Android, ist jetzt kostenlos im App Play Store herunterzuladen. Und Hintergrund ist der, dass so die Entwickler die Firma eben noch mehr Leuten die Tastatur zur Verfügung stellen will. Andere behaupten, es hat damit zu tun, dass jetzt eben bei iOS es möglich ist, eben alternative Tastaturen zu installieren und deswegen eben als Einnahmequelle Android nicht mehr so wichtig ist. Ha! Von wegen. Tatsache ist, dass ein neues Konzept gemacht wird. Woher das jetzt kommt, das weiß man natürlich nicht. Das kann von deswegen wegen Apple sein. Es kann aber auch eben sein, dass tatsächlich das so wahr ist, wie die Entwickler das sagen. Hat ein schönes Interview gegeben im Android Central Podcast. Dass es eben ist, deswegen ist, dass die Leute eben tatsächlich ihre Tastatur auf allen Geräten sehen wollen. Das neue Konzept ist dahingehend interessant. Es werden jetzt Themes, also das Aussehen der Tastaturen und eventuell auch Layout-Funktionen sind herunterladbar gegen Entgelt. Da macht also dann SwiftKey oder will SwiftKey eben das Geld machen. Die Packs, zum Beispiel 2,29 € für das so ein Premium-Pack, ja. Das ist okay. Als Geste, weil jetzt komme ich langsam zu dem interessanten Punkt, ja, weil die zahlenden Kunden, die eben vorher SwiftKey erworben haben, käuflich, ja, dass die eben versöhnt werden. Für die gibt's das Premium Pack für 2,29 € kostenlos. Ja. Gut. Die Tastatur hat übrigens, bevor ich jetzt zu dem Kern komme, hat übrigens noch eine schöne Erweiterung bekommen. Endlich sind die Emojis, die schon lange Zeit in der Beta verfügbar waren, die gibt's jetzt auch tatsächlich endlich auch in der offiziellen Version. Und das ist richtig schön. Endlich wieder schöne Emojis. Das war ein riesen Nachteil bisher gegenüber der Originaltastatur, die ja die Hangouts-Emojis praktisch direkt integriert hat. Jetzt ist es möglich und ich habe auch schon erste Tests gemacht. Es ist tatsächlich so, dass jetzt die Leute, die quasi KitKat haben, diese Icons auch sehen können und die Leute, die eben die SwiftKey-Tastatur haben, offenbar ebenfalls. Sehr schön also. Dabei ist es abhängig davon, ob die Emojis jetzt in Schwarz-Weiß angezeigt werden oder in Farbe, ob man eben KitKat hat oder eben Android Jellybean. Ja. Und dann hat man eben entsprechend jetzt endlich diese netten Bildchen. Und ihr glaubt nicht, was das für eine Prioritätsstufe hat bei vielen Leuten, ja. Die Emojis sind geradezu ein Killer-Feature für viele Leute. Ja. Und ich habe das immer wieder gemerkt. Jetzt endlich da. Also super. Super auch meiner Meinung nach, dass jetzt eben das kostenlos zur Verfügung steht. Statt den regulären Preis 3,99 gibt es jetzt eben kostenlos. Allerdings gab SwiftKey schon öfters mal für 50 Cent bei der einen oder anderen Aktion. Von daher ist es ja eigentlich ganz okay. Denkste, ja, die Leute drehen teilweise durch im Internet. Die Missgunst ist lebendig, Leute. Wie regen sich da viele auf, die eben das die Tastatur gekauft haben, gegen richtiges Geld, ja, dass die das wagen, die Firma jetzt allen anderen, ja, die zur Verfügung zu stellen, ohne dass die bezahlen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Ne? So der Tenor. Und manche Leute haben das zumindest geschrieben, ob sie es wirklich tun, weiß ich nicht, haben wütend angekündigt, ihre SwiftKey-Tastatur zu deinstallieren und sich was anderes zu kaufen, ja. Eine andere Tastatur, die das Geld der Kunden noch schätzt. Ja. Also erstmal verrückte Welt, ja. Kostenlos ist erstmal gut, ja, das ist was Gutes. Ja, so habe ich das gelernt. Ja, wenn es kostenlos ist, ist es gut. Ein Schenken Gaul schaut mal aus dem netten Maul. So, und wenn eben die Tastatur jetzt sogar noch super gut ist und sie gibt's kostenlos. Ja, das ist halt mal so. Die Leute, die das jetzt gekauft haben, also ehrlich gesagt, dass die jetzt so ein Pack hinzubekommen haben, finde ich ja schon mal äußerst großzügig von der Firma. Ja. Und deswegen ist mir vollkommen suspekt, wie man sich darüber beschweren kann, ja, dass es hier jetzt die Tastatur für alle kostenlos gibt. Was soll denn das? Ja. Die App wird dadurch nicht schlechter, ja, dass sie jetzt kostenlos ist. Vielleicht sogar das Gegenteil, es werden mehr Leute diese App benutzen, entsprechend gibt es mehr Feedback und entsprechend kann das Produkt vielleicht sogar noch besser werden. Wobei, an Kunden hat SwiftKey überhaupt nicht gemangelt, denn es ist eine der besten Tastaturen überhaupt. Man kommt immer wieder darauf zurück, ja, wie oft habe ich das schon probiert. Letztens habe ich gerade, weil ich das nach Diskussion über dieses Thema gesehen habe, das Key-Keyboard, K-I-I, ja, probiert und ja, mit viel gutem Willen hab ich's wirklich probiert, obwohl ich ja die Dual Languages brauche, ja, weil ich ja ständig wechsle zwischen Deutsch und Englisch, da muss ich das einfach haben. Ich kann nicht einfach immer umschalten, zumal auch bei manchen Sätzen, ja, muss man leider sagen, heutzutage, das so ein Mischmasch ist zwischen Englisch und Deutsch, ja. Ja, und dann kann ich das eben nicht mit der Wortkorrektur so richtig hinbiegen, dass das so klappt. Deswegen ist das ein unverzichtbares Feature. Aber ich war eben dran zu sagen, okay, gut, naja, dann switch ich um oder ich lerne eben die wichtigsten englischen Worte eben zusätzlich in den deutschen Wortschatz rein, sozusagen. Ja, das geht ja. Aber das Problem war dann, dass es keine vernünftige Textvorhersage gibt. In Deutsch. Das ist nämlich das Problem von allen anderen Konkurrenztastaturen, die ich bisher gesehen habe. Wunderbar mag das klappen in Englisch. Auch die offizielle Google-Tastatur, die standardmäßig zum Beispiel bei KitKat installiert ist, ist äußerst gut. Wenn man sie in US-Englisch benutzt. Aber wenn man schaltet um auf Deutsch, dann hat man eine furchtbare Wortvorhersage. Korrektur hängt auch manchmal. Bei allen anderen Tastaturen ist die Vorhersage überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, es wird gar keine Vorhersage geben. Ich kann tausendmal den Satz schreiben, bin unterwegs und gleich daheim. Ja, das kann ich tausendmal schreiben. Wenn ich dann bin eingebe, dann wird eben nicht unterwegs als nächstes Wort vorgeschlagen. Und bei SwiftKey ist genau das der Fall. Ja, Dual Language und ich schreibe ein Wort, manchmal ein Buchstabe und dann drücke ich nur noch auf die Wortvorhersage und der Satz wird so vervollständigt, wie ich es mir vorstelle. Ja, Magie, Gedankenlesen, mir egal, nennt wie ihr es wollt. Ja, die Entwickler werden wahrscheinlich im Mittelalter auf den Scheiterhaufen geworfen worden. Ja. Aber das habe ich jetzt bisher noch nicht bei einer anderen Tastatur erlebt. Und deswegen landet immer wieder SwiftKey trotz der unglaublichen Ressourcenverschwendung, das muss als Negativpunkt gesagt werden, ja, landet es trotzdem immer noch auf meinen Geräten. Aber vielleicht ist das eben der Preis, den man zahlen muss für so eine gute Worterkennung, dass es eben ein Ressourcenfresser ist. Ja. Ja, was gibt's an der neuen Version denn dann wirklich auszusetzen? Alles Friede, Freude, Eierkuchen, kostenlos, wunderbar, toll. Ihr Kritiker, geht doch hinter den Felsen und heult eine Runde aus. Ein Kritikpunkt gibt's allerdings tatsächlich. Und zwar die Cloud-Funktion, die wurde stärker integriert in das System und man wird quasi dazu genötigt, die Cloud-Funktion zu nutzen. Zunächst mal, wer eben als Premium-Kunde das großzügige Angebot nutzen möchte, sich die neuen Themes herunterzuladen, der muss sich in den Cloud-Service einloggen. Ja? Dabei werden sofort, und das soll eine große Warnung sein, werden sofort die Daten von der Tastatur, die man gespeichert hat, also das heißt zum Beispiel die Worte, spezielle Worte, Vorlieben, die Wortvorhersage, also die ganzen Daten, die normalerweise auf dem Gerät gespeichert werden, werden automatisch sofort in die Cloud übertragen. So. Es gibt eine Funktion, da kann man die Daten wieder löschen. Ich hoffe, dass das da auch tatsächlich auch umgehend erfolgt. Ja, das Problem ist eben bei SwiftKey, das ist eine englische Firma, GCHQ lässt grüßen. Ja. Auch wenn ich glaube, dass die Software an sich sicher ist, SwiftKey, Tastatureingabe ist immer eine ganz kritische Sache, weil alles, was man eingibt, inklusive Passwörter, wird ja von der Tastatur verarbeitet und kann deswegen theoretisch abgefangen werden. Ja. Ich vertraue SwiftKey in der Weise, dass die, dass ich sage, nein, die werden garantiert keine Hintertüre in ihrer Software eingebaut haben, dass diese Daten irgendwie abgezogen werden. Ja. Aber wenn diese Daten in die Cloud nach Großbritannien übertragen wird, dann hat der GCHQ eine Kopie von diesen Daten. Ja, das weiß man ja mittlerweile. So. Und das ist nicht akzeptabel. Ja, das ist wirklich ein großes Ärgernis. Ja. Und das ist noch nicht alles. Also, Funktion, schnell wieder die Daten gelöscht, ja, Themes heruntergeladen, Cloud-Funktion ausgeschaltet. Und was passiert? Die Themes sind weg. So sieht's aus. Man kann offenbar die Themes, das wird hoffentlich noch gepatcht, ja, ich hoffe, dass das keine Absicht ist, denn das wäre richtig mies. Man kann diese Themes momentan nur bei aktiver Cloud-Verbindung nutzen. Und das ist wirklich an der Grenze zur Nötigung. Ja. Also, Themes runtergeladen, siehe da, kannst du nur löschen, geh wieder rein in die Cloud-Funktion und wieder werden die Daten übertragen. Sobald man die Cloud-Funktion wieder erneut aktiviert, obwohl man vorher das Häkchen entfernt hat, Backup in der Cloud, ja, wird sofort wieder übertragen, das Häkchen ist wieder drin. Frechheit. Ja. Unfassbar ist das. Und das ist richtig gemein. Von daher hat die neue Version schon einen kleinen Pferdefuß. Aber das hat meiner Meinung nach nichts mit der kostenlosen Verfügbarkeit zu tun, sondern eher von einem neuen Konzept an sich, dass man eben hier diese Cloud-Funktion stärker den Leuten aufzwängen will. Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, ich kann's nicht sagen, weil ob die hier jetzt Vorteile haben, wenn die Cloud genutzt wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich finde, man hätte gerne den Theme Store unabhängig von der Cloud machen. Das wäre doch perfekt gewesen. Ja, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute eben die Cloud-Funktion gar nicht nutzen wollen und jetzt lieber keine Themes kaufen, weil sie die Cloud-Funktion nicht anschalten wollen. Ja. Also ich verstehe das nicht ganz. Nun ja, vielleicht bin ich auch nur übervorsichtig, aber ich bin halt der Meinung, dass Tastatureingaben, die alles speichern können, ja, nicht in die Cloud gehören. Gut, Leute, also das war das SwiftKey. SwiftKey bleibt nach wie vor bei mir drauf. Bleib halt bei den alten Themes. Cloud-Funktion ist ausgeschaltet. Cloud-Account ist gelöscht. Ja, natürlich. Aber trotz allem, ja, und da seht ihr, wie gut SwiftKey meiner Meinung nach ist, trotz allem bleibt sie installiert. Yay. Ich komme jetzt mal zu den News, da gibt es nämlich auch, wie gesagt, jede Menge, beispielsweise von Asus. Ich habe schon mal was darüber gesagt, jetzt ist es offiziell. Das Asus Padfone ist in den Händen von Android Central gelandet und die haben einen schönen Review gemacht. Ja. Und man muss ganz klar sagen, der Preis, der hier genannt wird, erstmal vorneweg, die haben $200 genannt, der ist mit Vertrag. Ja. Also es waren, glaube ich, $549 ohne Vertrag. Ja. Das sieht die Sache natürlich schon mal ganz anders aus. Ich bin erst fast vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, boah, $200, ja Wahnsinn, ne? Nein, ist nicht. Dennoch, für $549 kriegt man ein richtig interessantes Konzept. Padfone, für den, der es noch nicht weiß, Padfone besteht aus einem Tablet und einem Handy. Wenn man das Tablet nutzen will, steckt man das Handy in die Rückseite vom Tablet. Und das Handy agiert damit als Datenspeicher bzw. als Prozessor für den großen Tablet-Bildschirm. Man könnte auch sagen, im Prinzip, das ist ein besserer Bildschirm, das Tablet. Ja. Ich glaube aber, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist noch ein Akku mit verbaut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall ist das Konzept sehr, sehr interessant. Für die Leute, die ein Handy haben wollen, das ist in dem Fall 5 Zoll, das noch normal mit sich herumzuschleppen ist. Ja, nicht jeder ist, heißt Rio und hat ein 8,9 Zoll Handy, ja. durchaus zu verstehen. Und dennoch, und das ist vielleicht gerade der Vorteil, dennoch hat er alle Daten, seine gewohnte Umgebung auf dem Handy, ja, drauf. So, und dann kommt er aber nach Hause und dann hätte er vielleicht doch lieber einen größeren Bildschirm, wenn er so auf der Couch sitzt, ein bisschen im Internet surfen will, ja, oder mal Angry Birds riesig spielen will, kein Problem. Hinten reinstecken das Teil, ne, in den vorgesehenen Schacht, hinten am Tablet, und schon hat man hier quasi einen größeren Bildschirm mit allen Daten, ohne dass man irgendwas synchronisieren muss oder sonst was, das ist doch fantastisch. Und kann es dann nutzen. Also das Konzept ist nicht neu. Es gab schon längere Zeit so diese Padfones, ja, von Asus. Aber die Idee ist einfach immer noch brillant. Man bekommt also sozusagen ein 5 Zoll Bildschirm mit 441 Pixel per Inch für unterwegs. Daheim hat man dann in derselben Auflösung einen 9 Zoll Bildschirm. Ja, das sind dann immerhin noch 252 Pixel pro Inch. Das ist doch auch okay. Hat eben das ganze Paket, man hat ein Tablet und ein Telefon zusammen, ja, auch noch interessant, man braucht keine zusätzliche Karte, ja, weil in dem Moment wird ja alles, die Datenverbindung, auch wenn man das Tablet zum Beispiel unterwegs mitnimmt, ja, wird das ja über das Handy gemacht. Das heißt, man muss nicht eine zweite Karte holen für das Tablet, sondern man kann alles mit einem Zugang quasi machen. Sehr schön. Ja, neu sind an diesem neuen Padfone X die, vor allem die technischen Daten. Ja. Zwei Front-Facing Stereo-Lautsprecher, ja, bringen Sound, der gut genug ist. Ein Snapdragon 800 Prozessor, ja, 2 GB Hauptspeicher, was dann auch für die Tablet-Verhältnisse okay ist, ja, 16 GB interner Speicher, erweiterbar durch MicroSD-Karten um 64 GB, auch das ist ja okay, und 2300 mAh Akku, und das ist auch sogar noch austauschbar. Ja, genau, und wie ich eben schon angedeutet habe, im Tablet selbst ist nochmal eine 4990 mAh Batterie, also Akku drin, ja. Das heißt also, man kann eben auf dem Handy 12 Stunden, 15 Stunden bekommen, Ja, und auf dem Tablet nochmal 12 Stunden. Ja. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Ne? Klar, ist schon sinnvoll, dass hier eben nochmal ein Akku im Tablet eingebaut ist, weil das ja durch den größeren Bildschirm viel mehr Akku frisst. Ja. Ich finde, das ist wirklich toll. Die Idee, zusätzlich gibt es sogar noch eine Tastatur, die sich an das Tablet andockt. Ja. Und damit hat man wie einen kleinen Laptop, den man zusammenklappen kann. Die Tastatur kostet nur 99 Euro und funktioniert auch mit Bluetooth. Ja. 99 Dollar, sorry. Und dann hat man zusätzlich noch einen Laptop. Ja. Allerdings, das ist die Einschränkung, man hat nach wie vor das ganz normale Android drauf und das haben auch die Jungs bei Android Central klar gemacht, dass eben das zwar dann aussieht wie ein Notebook, aber man eben dann eben nicht die Programme hat, die man gerne hätte. Ja. Und ich sag's immer wieder, ja, produktiv, da braucht man einfach einen richtigen Computer dafür. Ja, das ist meine Meinung. Ich weiß, es gibt mittlerweile schon andere. Aber fürs Konsumieren ist es ja gut. Und ich denke, wenn man vielleicht das Teil jetzt nicht unbedingt zum Arbeiten hat, sondern die Tastatur mal mitnimmt, weil man jetzt im Urlaub ist und da vielleicht mal einen längeren Text schreiben möchte, dann ist es ja auch okay. Ja? Muss man auch sagen. Also es hat auf jeden Fall seine Verwendungszwecke. Und dadurch, dass es ja so modular ist und die Tastatur auch noch extra ist, das heißt, man muss nicht von Anfang an gleich dafür bezahlen, wer dann sagt, na gut, ich will nichts zum Klappen haben, ja, ich will keinen Laptop mit mir rumtragen, ich will ein Tablet und ein Telefon, das ich rausnehmen kann, das ist richtig gut. Wenn man genau auf diese mal über das Konzept nachdenkt, ist das eigentlich so ziemlich das Genialste, was es gibt. Ja. Weil man hat alles, ohne Abstriche zu machen. Ja, das ist doch was. Ja, gut. Also, alles andere muss ich mal schauen, wie das noch wird. Wenn ich es denn vielleicht mal in die Finger kriege. Der Review in Englisch kann man sich mal durchlesen bei Android Central. Lohnt sich auf jeden Fall. Da wird noch etliches weiter da besprochen drüber, ja. Und ich denke, man kann sich da schon ein gutes Bild davon machen, wie das aussieht, bei der Benutzung von dem Teil. Ja, das OnePlus One verzögert sich weiter. Aha. Ja, also die schlimmsten Befürchtungen werden da offenbar wahr. Im Mai gab es ja schon die Einladungen. Glücklich war, wer welche bekommen hat, doch die Endversion des Gerätes oder die finale Release-Version lässt auf sich warten. Immer wieder gab es Probleme. Erstmal von der Hardware-Seite her, ja, und jetzt gibt's wieder Probleme mit der Software. Und zwar wegen dem CyanogenMod, das da drauf ist. Das sind offenbar ein paar Bugs, wo OnePlus eben sagt, na, da sind wir nicht bereit, das auszuliefern mit diesen Bugs. Ja. Böse Zungen behaupten, dass es natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor hat, denn ob es glaubt oder nicht, jede Woche, die Firma länger wartet, bis das in die Massenproduktion geht, desto weniger oder desto, ja doch, könnte man sagen, desto weniger Verlust macht die Firma damit oder desto weniger kostet eben die Herstellung von dem Gerät. Das wissen wir ganz klar, dass es ziemlich schnell geht auch. Und das kann geldlich schon einiges ausmachen, wenn die entsprechende Stückzahl hoch ist. Das sehen wir immer, dass Firmen etwas am Anfang mit Verlust auf den Markt bringen und schon nach einem halben Jahr lohnt sich das auf einmal. Da machen die sogar Gewinne mit, obwohl die Hardware bei Erscheinen des Gerätes, da muss noch draufgelegt werden von der Firma. Bei jedem verkauften Gerät hat man also Verlust gemacht. Beispielsweise bei der PlayStation war das oft der Fall, ja. Bei der 3er zum Beispiel, da hat man sogar, glaube ich, noch ein bisschen länger Verlust gemacht am Anfang, weil man eben ein gutes Gerät rausbringen wollte, konnte aber den Preis nicht zu hoch ansetzen wegen der Konkurrenz, also hat man den sauren Apfel gebissen. Aber je länger das dann gedauert hat, ja, desto mehr Gewinn wird dann gemacht. Eine Methode war immer wieder bei Firmen, die das praktizieren, dass man am Anfang die Stückzahlen eben möglichst gering hält, damit der Verlust eben auch möglichst gering bleibt. Und dann, je günstiger die Teile werden, die eingekauft werden, desto mehr Stückzahlen werden ausgeliefert. Das ist natürlich jetzt aber hier keine gute Sache, finde ich. Es schadet dem Ruf von OnePlus. Alle gucken auf OnePlus und auf das OnePlus One als Gerät. Und man hat ja schon immer die Befürchtung gehabt, dass es Bloatware ist und dass es in Wirklichkeit niemals so rauskommt. Ja. Die ersten Testgeräte, die ausgeliefert wurden, hatten ja auch einige Bugs. Und jetzt, ja, sieht es halt nicht so gut aus. Ja. Wenn das sich immer weiter verzögert, das ist das zweite Mal, dass sich verzögert, dass der Termin nicht gehalten werden konnte. Und tja. Bin mal gespannt, wie das noch hier weitergeht bei OnePlus. Aber ja, nicht auszumalen, wenn ich darauf gewartet hätte. Ja. Nicht auszumalen, auch wenn ich auf das Arcos 80 Helium 4G gewartet hätte. Das Teil ist nämlich immer noch da draußen, das Tablet. Und da warte ich, hatte ich ja vorher schon seit 2, 3 Monaten drauf gewartet. Hab dann gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Zum Glück kam mir dann eben das Pipo-Tablet über den Weg. Übrigens noch interessant, vielleicht mal so noch kurz eingeworfen, weil vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen. Es gibt es natürlich bei ganz normalen deutschen Händlern. Man kann mal auf Google Plus gucken. Da ist zum Beispiel immer wieder ein Händler, der macht dafür Werbung. Für die Tablets, für neue Geräte und den kennt ihr auch sicherlich, ja. Guckt mal rein. Auf Google Plus, da findet ihr dann entsprechendes das Angebot für das Pipo, was gar nicht so schlecht ist. Ja, also Arcos hat eben jetzt hier keine großen Ambitionen gezeigt. Anfragen, mehrere Anfragen von mir werden immer wieder vertröstet unter dem Motto, ja, kommt bald, ja, also den Sommer soll es noch kommen, hieß es dann auf einmal. Und ich frage mich schon, wie lange das denn jetzt noch dauern soll, ja? Und warum das immer wieder hinten dran geschoben wird, ist mir schon klar. Zuerst bringt Arcos das Xenon 6-4 groß in den Mittelpunkt, ja, und muss sich natürlich darauf konzentrieren. Jetzt ist auf der Homepage groß das Arcos Smart Home, ja, propagiert. Smart Home, und es ist offenbar, also es ist zumindest mal bestellbar schon, ja, das auch von mir viel zitierte Heimsystem, ja, wo eben ermöglicht, oder das es eben ermöglicht, hier verschiedenste Sachen zu steuern. Und ich muss sagen, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, ja. Apple kündigt an die Heimvernetzung, ja. LG hat es schon teilweise umgesetzt, Samsung hat es teilweise umgesetzt, aber irgendwie fehlt's noch so an dem letzten Ruck. Ja, warum? Weil es eben die Zusatzgeräte hier nicht gibt. Ja. Und hier gibt's jetzt dieses Package, das Starter Pack. Und das hat eben mit dabei das ein Smart Home Tablet. Ja. Dann zwei Minicamps, Tatsache, zwei Weather Tags und zwei Movement Tags. Diese Weather Tags sind eben, die können eben an verschiedenen Stellen positioniert werden, ja, und melden dann quasi immer wieder Daten an dieses System. Die zwei Kameras sind auch sehr interessant. Somit kann man zum Beispiel die Wohnung innen sehr gut überwachen. Ja, das heißt, wenn man auch weg ist, kann man dann reingucken in die Wohnung, was los, was geht ab. Und natürlich auch die Movement Tags, so dass man hier auch da Bewegungen in der Wohnung feststellen kann. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass es mehr so Steuerungstags gegeben hätte, ja, die eben ja, wie soll ich sagen, zum Beispiel ja, so Sachen wie Lichtschalter ein aus, ja, das wäre zum Beispiel eine schöne Sache gewesen, ne? Also das wäre mir zum Beispiel wichtiger gewesen als jetzt die Kameras. Aber mag sein, dass ich da natürlich wieder daneben liege, ne? Ich denke, da wird es auch viele Leute geben, die lieber jetzt damit was anfangen können. Ne? Ich lese jetzt gerade nochmal was über diesen Movement Tag, ja, ein Wächter für Türen und Fenster, ganz genau. Das kann also an Türen und an Fenster angebracht werden und sobald die dann eben geöffnet werden, ja, dann registriert ein Schwingungssensor das und meldet das den eben an diesen an das Tablet, ja. Dann der Weather Tag ebenfalls für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Warum man da zwei Stück drin hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde, das ist irgendwo, was auch nicht. Also das ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Denn da hätte einer jetzt gereicht. Keine Ahnung, was das soll. aber na gut. Vielleicht gibt es auch dafür eine Verwendung. Hier wird gesagt, drinnen oder draußen. Ja, gut, okay. Dann kann man sehen, wie drinnen die Temperatur ist und wie draußen die Temperatur ist. Naja. Gut. Die Minicamp dann eben trotzdem, dass ich da jetzt weniger Sintrinsee finde, ist es trotzdem ein Highlight. Kann also mit magnetischen Halter angebracht werden. Und kann man da also in jeden Winkel einstellen, so dass man eben zum Beispiel die Eingangstür überwachen kann, ja, oder vielleicht noch zusätzlich den Garten, so dass man da eben hier, sagen wir mal, die erste Stufe von dem Ganzen hat. Was hier noch genannt wird, wo das allerdings nicht in einem Pack mit drin ist, da weiß ich auch jetzt noch nicht, ob das auch lieferbar ist. Oder nicht, ich kann es noch nicht genau sagen. Es ist halt ganz neu jetzt gerade. Und deswegen weiß ich das nicht so genau. Steht da noch irgendwas? Nein. Also, ich denke mal, das ist jetzt nicht Bestandteil vom Paket. Schon müsste es da dabei stehen. Ich hoffe, dass es schon lieferbar ist, weil das wäre das Interessanteste bei mir, das sogenannte Arcos Smart Plug. Das wird zwischen die Steckdose und dem Gerät gesteckt und damit hat man quasi so einen Funkschalter, den man mit dem Tablet bedienen kann. Und da lassen sich dann natürlich ganz interessante Sachen machen, zum Beispiel auch das zufällige Ein-Ausschalten lassen, das Licht in bestimmten Abständen, denn um eben vorzutäuschen, dass da jemand ist, ja, oder auch zum Beispiel sein normales Radio kann man einen ausschalten lassen, damit, falls es sowas noch gibt, oder auch Lampen, ja, habe ich eben schon gesagt, was würde mir noch einfallen, was man so ein- und ausschalten kann? Ja, ich meine, man könnte sicherlich zum Beispiel auch sowas Verrücktes machen, wie man schaltet die Kaffeemaschine ein, ja, wenn man dann noch so ein altes Teil hat. Und füllt alles rein, Wasser, Kaffee, ja, und programmiert es morgens 6 Uhr, ja, wobei viele Kaffeemaschinen haben das schon, aber trotzdem, ja, ihr wisst, was ich meine. Dann geht die Maschine an und ihr habt eben frischen Kaffee, wenn ihr morgens aufsteht, zack. Lauter solche Geschichten, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, ja. Keine Ahnung, warum das jetzt noch nicht hier aufgeführt ist, ja, oder warum das nicht Bestandteil von einem Package ist. Gut. Also ihr seht, interessant, ja. Der Mittelpunkt ist eben dann dieses Tablet, mit dem man alles steuern kann. Ja, ich muss gucken, ich irgendwelche technischen Daten. Wahrscheinlich stehen die halt doch im Hintergrund. Ja, 7 Zoll Display ist das. Play Store ist auf jeden Fall vorhanden. Da drauf, ah ja, hier sind die technischen Daten. Haha, gucken wir gleich mal. Ja, genau, also hier steht's auch, dass die anderen Gadgets zusätzlich noch separat verkauft werden, wie eben eine Sirene, ein Smart Plug und der Motion Ball, mit dem man Bewegungen in der Wohnung nochmal registrieren kann. Ja. Also ein 7 Zoll Display, 1024x600 Bildpunkte Auflösung, Jelly Bean 4.2.2 ist drauf, ein Dual-Core-Prozessor, 1,2 GHz, 4 GB Speicher ist da drin, also ja, Flash-Speicher muss man heutzutage dazu sagen, ne? Hauptspeicher 1 GB RAM, Der Haupt, also der Flash-Speicher kann erweitert werden mit Micro-SD-Karte bis zu 64 Gigabyte, oder mit Karten bis zu um 64 Gigabyte. Mensch, du, da hat man 68 Gigabyte. Ja, Video-Playback, Audio-Playback, alles gesichert mit den Standardformaten. 5 Megapixel Front-Facing-Kamera ist integriert im Tablet, ja, auch mit der Home, mit dem Smart-Home-Tablet kann man dann Selfies machen, ja. Wi-Fi-Anbindung ist natürlich klar. Eine 3G-Verbindung gibt es da nicht, ist auch nicht Sinn der Sache von dem Teil, ist ja für daheim ein Tablet gedacht, ja, als Tablet gedacht. Aber ein Lautsprecher ist mit eingebaut. Und damit lässt sich dann hier schon einiges anfangen. Es ist klar, dass hier der Hauptaugenmerk auf den Steuerungen von der Home-Elektronik gelegt wird, ja. Aber die technischen Daten lassen zumindest nochmal so die normalen Anwendungen funktionieren, zumal eben auch der offizielle Play Store mit dabei ist, ja. Also die einzelnen Daten von diesen kleinen Sachen, da schenke ich mir jetzt größtenteils, ja. Der Smart Plug wird übrigens über Bluetooth angesprochen, genau. Schaltet bis zu 16 Ampere. Und die Sirene, das ist ja sehr interessant, ja, 92 Dezibel soll das Teil haben. Und auch das wird über Bluetooth angesteuert. Ja, hoffentlich wird das System nicht mal gehackt, sonst geht's ab in der Wohnung. Gut, ja, aber das ist noch nicht alles von Arcos. Die haben auch ein schönes Redesign von der Seite gemacht und auch das Oxygen 50C jetzt offiziell zum Kauf angeboten. Ja, 199 Euro kostet das Teil. Und was ist Besonderes daran? Jawohl, ihr könnt es euch schon vorstellen. Es ist ein Mid-Range-Gerät mit High-End-Prozessor. MediaTek MT6592 Octa-Core mit 1,7 GHz Cortex A7. Ja, auch die machen den Fehler, dass sie hier angegeben haben, eine Mali 400 Quad-Core GPU. Das kann nämlich nicht stimmen, ja. Wenn das stimmen würde, dann wären die nicht ganz kompatibel zu der MediaTek-Prozessor und es wäre äußerst übel, deswegen kann es nicht sein. Es ist bestimmt eine Mali 450 GPU, 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher und erweiterbar ebenfalls mit SD-Karten bis zu 64 GB groß. Und dann eben 72 GB Speicher insgesamt möglich. Das Handy hat ein 5 Zoll Display, ist also nicht zu riesig groß, ja. Und mit 1280 x 720 Bildpunkte Auflösung ist es okay. Leider nur Android 4.2 Jelly Bean kann ich nicht verstehen für ein aktuelles Handy, ja. Dennoch Google Play Store drauf, noch ist die Richtlinie nicht in Kraft getreten, offenbar ganz knapp vor dieser Deadline. Ja, ich glaube Ende des Monats ist es soweit, dann werden Geräte, die neu herauskommen und mit Android 4.2 glaube ich verwendet werden, die kriegen keinen Zugang mehr zum Play Store. Ja, die Geräte, die natürlich schon herausgegangen sind vor der Deadline, wie jetzt eben das 5C, bleibt natürlich weiterhin der Play Store aktiviert. Ja. Ja, insgesamt macht das Telefon einen guten Eindruck. Die Kollegen aus der US-Presse haben natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, jeden noch so kleinen Kritikpunkt hoch aufzubauschen, weil das ist ja ein französisches Gerät und was aus dem bösen Frankreich kommt, ja, das ist immer ganz, ganz übel. Ja. Ja, deswegen mäkeln die da an Arcos schon immer rum, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist eigentlich eine unglaubliche Dummheit, Eselei von denen, weil die Geräte bieten für den Preis wirklich sehr viel und in dem Fall auch bieten sie auch recht gute Leistung. Wie gesagt, ich habe das zwar jetzt gesagt Midrange-Gerät, aber halt eben mit dieser Prozessorleistung ist es schon so ein Schritt Richtung High-End. Ja, muss man ganz klar sagen. Wenn da ein bisschen mehr Speicher vorhanden wäre, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher auch, dann könnte man das sicher sagen. 2000 mAh Akku, damit das Gerät nicht ganz so schwer wird, ist verständlich. Aber ich denke mal, das wird auch damit etwas halten. Man darf nicht den Gedankenfehler machen, dass Quad-Core gleichbedeutend ist mit hohem Stromverbrauch. Im Gegenteil, das sind die Quad-Cores sind meistens so aufgebaut, dass vier schnelle Prozessorkerne sind und vier langsamere Prozessorkerne, die eben sich um Hintergrundaufgaben kümmern können, die nicht viel Rechenleistung brauchen und entsprechend aber auch ganz, ganz wenig Strom verbrauchen. Deswegen sind auch, hier man sieht es auch am Pivo-Tablet, Sachen möglich, die man so gar nicht vermutet hätte, mit Akkulaufzeiten, dass einem die Ohren schlackern. Ja. Also das ist eher positiv für die Akkulaufzeiten, ein Quad-Core-Prozessor, ein Octa-Core-Prozessor, genau. Ja, okay, also nettes Telefon, ganz gut, kann man nichts sagen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, von der technischen dann her absolut okay. Designmäßig, klar, da kann man natürlich wieder streiten. Ich finde es recht schön. Wobei der obere Teil mich so ein bisschen zu viel an Mitbewerber erinnert, der untere Teil hingegen geht wieder. Also, naja, gut, ihr kennt es ja schon. Gut, genug von Arcos. Ich komme mal zu Samsung, dem Galaxy Tab 4. Auch das hat sich einem Review unterzogen von Android Central. Und die Jungs waren ziemlich aktiv. Und da könnt ihr das neueste, ja, auch hier muss ich sagen, Mid-Range-Tablet sehen, zumindest mal eingeordnet bei Samsung. Ja, die Galaxy Tab-Reihe ist ja mehr so die etwas kleineren Tablets. Dann gibt es ja die Pro-Reihe und die Note-Reihe. Das sind dann die besseren. Ja. Aber dennoch, das Galaxy Tab 4, da konnte man eigentlich noch alles Mögliche erwarten dadurch. Klar, die Entwicklung geht natürlich weiter. Und so hat das Teil dann auch ein 1280 mal 800 TFT-LCD-Display. Ja, es sind zwar nur 189 ppi, aber immerhin. Dann als Hauptspeicher 1,5 GB. Ihr seht, die sparen da wirklich. Ja. Kommt mit KitKat und einem Qualcomm Snapdragon 400 mit 1,2 GHz und einer Adreno-Grafikchip. Die Größe des Bildschirms ist 8 Zoll. Also dann der Trend Richtung 8 Zoll scheint sich da auch bei Samsung fortzusetzen. 3,1 Megapixel Kamera hinten, 1,2 Megapixel Kamera Front Facing, 16 GB Speicher, Micro SD-Kartenslot ist vorhanden und kommt mit Wi-Fi. Kein 3G, zumindest mal in diesem getesteten Modell. Es dürfte meiner Meinung nach auch ein 3G-Modell geben dann. Das ist eigentlich üblich bei der Galaxy Tab-Reihe, weil die dann nämlich auch mit einer Telefonfunktion glänzt. 4450 mAh Akku ist ganz okay auch. Da darf man auch einiges an Laufzeit erwarten. Und ja, ansonsten TouchWiz wie immer, das neue TouchWiz, also nicht ganz so schlimm mehr. Design hat sich auch nichts geändert, da bleibt Samsung hier knallhart der Linie treu. Und dann kann man eben als ja, sagen, ein gutes Mid-Range, Low-Range bis Mid-Range-Tablet. Ja. Dem Nexus 7 kannst du natürlich genauso wie dem LG G-Pad 2 in keiner Weise das Wasser reichen. Allerdings darf man hier auch davon ausgehen, dass der Preis, genau wie bei den anderen beiden genannten, jetzt auch recht günstig sein wird. Genaueres weiß ich jetzt noch nicht. Ich kann mal gucken, ob es hier schon eine Preisankündigung gibt oder nicht. Sekündchen mal. Galaxy Tab 4. Und was sagt da? Nein, ist noch nichts da. Aber ich schätze mal, dass es also so preislich unter 300 € bleiben wird. Ja, das wage ich mal zu sagen. Alles andere wäre viel zu teuer, weil das dann, weil dann eben die Konkurrenz wie das Nexus 7 oder das LG G-Pad 2 dann doch deutlich mehr bieten und dann kaum teurer werden. Ja, die einzige Smartwatch, die ich als vernünftig anerkenne, ist ja die Pebble Smartwatch. Und da gibt es jetzt die Pebble Steel, auch in Arctic White wird die jetzt angeboten. Und mir gefällt ja dieses schwarz-matt Pebble Steel besonders gut, ja. Also wenn ich noch mal irgendwie eine Uhr anziehen würde, was ich nicht tue, ja, dann wär's eine Pebble Steel. Ja. Sie sieht aus wie eine Uhr, ja. Man kann auch mit der Software, also die einem wirklich viele, viele Möglichkeiten eröffnet, auch das Display so erscheinen lassen, als ob es eine ganz normale Zeigeruhr wäre oder eine digitale Uhr oder eine ganz komische Uhr. Ja, ich glaube, gibt es eigentlich schon eine Binäruhranzeige? Das wäre genial. Meine letzte Armbanduhr, die ich hatte, war eine Binär, Uhr. Ja, also die Uhrzeit in binärem Format anzeigt. Ja. Das war cool. Der Preis von der Pebble Steel ist natürlich ein bisschen haarischer, $249, da geht's los. Die Pebble Steel gibt's übrigens auch schon in Deutschland zu kaufen, ganz offiziell von Pebble über eine Plattform, ne? Ihr kennt es ja schon, wo man hier eben alles kriegt. Ja. Und die kostet da offiziell 349 Euro. Genau, 349 Euro. Gibt hier auch noch ein Angebot für 333. Die Black Matte nennt sich die. Black Matte oder was? Matte? Keine Ahnung. Die schwarze Matte, ja. Nein, Leute. Also mattschwarz, ne? So. Jetzt habe ich es mal übersetzt. Und das, denke ich, ist doch dann eine gute Sache. 333 ist aber halt ein Wort. Ja, ist teuer, muss man ganz klar sagen. Wer nicht so viel Geld ausgeben will, der kann jetzt eben zum Beispiel dieses Arctic White, wo ich eben gesagt habe, holen. Das ist dann eben keine Steel Watch. Und die sieht auch schon wieder ein bisschen mehr nach Smartwatch aus. Ja, nicht so schick wie die Pebble Steel. Aber dafür gibt es die auch für nur oder ab 145 Euro. Ja, auch das ist ja dann noch okay. Also für eine Smartwatch auf jeden Fall sehr interessant. Die Software, wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut bei dem Teil, weil es dann doch deutlich freier ist als bei der also bei der Konkurrenz. Und da ist auch einiges drauf zu machen. Und da gibt es auch einiges dafür. Finde ich ganz cool. Dennoch ist eben die Pebble nicht so positioniert, ja, dass das eine eierlegende Wollmilchsau ist, obwohl man es daraus machen kann. Aber es geht hier um Wichtiges, nämlich um das einzig Vernünftige, was man mit so einer Smartwatch machen kann. Fernbedienungsfunktion, ja, zum Beispiel für den MP3-Player. Die Uhrzeit anzeigen, ja, genau, da haben so manche Smartwatches ihre Probleme damit, ja. Und Notifications anzeigen, die vom Smartphone geschickt werden. Das heißt, man hat sein Smartphone, das hat man in der Tasche, ja, und dann zieht man da drauf, wenn zum Beispiel Nachricht angeht, ah ja, okay, das ist es, na, du löschen, zack. Oder okay, muss ich mir merken, wenn ich dann wieder Lust habe, das Handy aus der Tasche zu fremden. So, genau so muss es sein. Ja. Spiele und Kram auf so einer Uhr, das ist wieder sowas, ne? Da zahlt man einen Haufen Geld dafür, hat ein großes Display am Arm hängen. Was denn, warum denn? Da kann man das Display, hat man auch im Handy. Ein viel größeres, schöneres Display, ja? Kann man sogar was mit anfangen. Aber ihr kennt das ja schon. Ich bin kein Fan von Smartwatches, aber wenn ich gezwungen würde, ja, mit Gewalt, eine Smartwatch zu empfehlen, Smartwatch zu empfehlen, ja, dann wäre es eine Pebble. Facebook-App, ja, ermöglicht das Antecken. Furchtbarer Satz. Übersetzung: Mit der neuen Facebook-App kann man jetzt ein Tag entfernen, wenn man in einem Bild getaggt wurde. Ja, wenn also ein Bekannter meint, den man unglücklicherweise freigeschaltet hat dafür, dass man die Bilder taggen kann mit dem eigenen Namen, und er hat natürlich mal wieder so ein wunderbares Feierbild, wo man in der sprichwörtlichen Kotze liegt, ja, getaggt mit, ach guck mal, das ist doch der, ne? Der kann das dann verhindern, ja, mit dieser App, und zwar gleich von unterwegs her, indem er das Bild wieder antaggt. Ja, das bin ich nicht sozusagen, ne? Könnte natürlich nach hinten losgehen. Aber es ist möglich, das ist gut. Ja. Also wenn noch jemand hier Facebook nutzt, die neue App ist auf jeden Fall, was das Feature betrifft, schon mal interessant. Weiter geht's im Text. Galaxy Note 4 soll scheinbar mit gebogenem Display kommen. Das sagen jedenfalls die Gerüchte. Meiner Meinung nach wäre das ein großer Fehler. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Leute bereit sind für ein gebogenes Handy. Es wird hier allerdings auch nicht in der Länge gebogen, sondern in der seitlichen Form. Das auch relativ moderat. Dennoch bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich verkaufsfördernd ist. Praktisch scheint es ja zu sein. Soll offenbar besser in der Hand liegen. Müsste ich aber erst nochmal ausprobieren. Das seitliche, so ein seitlich gebogenes habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Das LG, wo in der Länge nach gebogen ist, das ist okay. Ja. Hier kommt man dann eben besser von der einen Seite auf die andere mit den Fingern, was wohl auch damit zu tun hat, was logisch wäre, dass man das so macht, weil das Galaxy Note 4 ja auch noch größer werden soll als die bisherige Version. Und dann haben die Leute offenbar Probleme, mit den Daumen dorthin zu kommen. Ja. Dennoch bin ich mir nicht so sicher, ob das Design Anklang findet. Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber vielleicht schafft's ja Samsung, dass genau deswegen, weil es Samsung macht, das Design auch akzeptiert wird. Warum nicht? Ne? Eine andere Firma schafft das ja auch immer wieder. Ja, immer so komische Designs dann auf einmal hochfähig zu machen, ne? Dann können es alle anderen auch machen. Wenn alle anderen das vorher gemacht hätten, dann hätten die gesagt, oh, niemand wird das den Schrott jemals kaufen. Ja, vielleicht hat Samsung ja auch jetzt genug Marktmacht dafür. Ja, weil wir schon bei Gerüchten sind, es soll ja ein Google Fit geben, ein Armband, ja, das eben hier so getragen wird, natürlich mal wieder, ne? Bald muss man sich entscheiden, Fitband, Uhr, Smartwatch, ja, was, Mensch, oder man hat hier so einen Arm voller Gadgets, ne? Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Das wäre was für die 80er für mich gewesen, also 80er, vielleicht auch noch für die 90er, ja, so, wo ich den Arm voll gepflastert hätte mit Gadgets, ja, so eine Uhr hier für das, dann Smartwatch, ja, dann Fitband, ja, und vielleicht auch noch gleich einen MP3-Player um den Arm geschnallt, ja, ja. Aber die 90er kommen nicht mehr zurück, deswegen ist meine Uhr jetzt schön am Handy. Aber wie gesagt, das Google Fit Band ist ja eigentlich was anderes, nämlich das soll Bewegung locken, Pulsfrequenz zum Beispiel messen, ja, und so weiter und so weiter. Und das dann eben an das Android-Handy übergeben, der Software, wo das alles ausgewertet wird. Angeblich soll das jetzt auf der Google I/O-Konferenz vorgestellt werden, das ist aber nur ein Gerücht. Müssen wir also bis 25. Juni warten, um zu sehen, ob Google tatsächlich hier auf diese Fitnesswelle aufspringt. Ich hoffe, dass die Leute dann sich auch tatsächlich bewegen und nicht nur daheim hocken und sich das Fitband angucken. Da wird man nämlich nicht fit damit. YouTube-App bringt neue verbesserte Auflösungsformate. Ja. Man kann jetzt auch Videos streamen mit 1080p und 4080p. 1080p allerdings sollte man wirklich nur nutzen mit Wi-Fi und logischerweise, sofern das überhaupt auch anders geht, und logischerweise, schaut euch an, denkt dran, seid lieb zum Internet, verbraucht nicht unnötig viel Traffic, weil die wenigsten Bildschirme noch, ja, bei den momentan in Benutzung befindlichen Handys können tatsächlich die volle 1080p Auflösung ausnutzen. Da genügt oftmals 720p, Ja, das müsst ihr immer bedenken. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bildschirm hat, 1280 mal 720, ja, oder sagen wir mal 1280 mal 800, dann bringt es überhaupt nichts, wenn ihr 1080p streamt. Ihr könnt das Bild nicht besser sehen, weil die Auflösung vom Handy nicht besser ist. Ja, ganz einfach. Erst wenn ihr Auflösung über 1920 mal 1080 Bildpunkte habt, dann könnt ihr die volle HD-Auflösung nutzen. Ja, ob es dann bei Auflösung zwischendrin Sinn macht, klar, kann natürlich selbst entscheiden. Aber wer ein 720p Display hat oder kleiner sogar noch, viele Handys haben noch kleinere Auflösung, ist es einfach vollkommen unsinnig, 1080p zu streamen. Nehmt 720p, ja, oder wenn ihr ganz lieb seid, sogar 480p. Auf dem kleinen Display kann man ka oft kaum Unterschiede erkennen. Ja. Gut, Leute, das war das, aber noch nicht das Ende der News. Denn, ha, Gerücht, schon wieder Gerücht, ja. Und zwar wieder das Lieblingsgericht der Medien. Chrome OS und Android. Ist das wieder ein neuer Hinweis, dass die zwei zusammengehen? Bei Chrome OS ist nämlich jetzt aufgetaucht, dass beim Projekt Athena oder Athena, ja, ein Touchscreen oder Virtual Keyboard unterstützt wird, ja, ein kartenbasierendes Interface und andere Sachen, die eben darauf hindeuten, dass es Richtung Touchscreen geht bei Chrome OS. Kann es natürlich einfach da mit zusammenhängen, dass eben sowas wie der Pixel eben ein Notebook ist mit Touchscreen und offenbar auch immer mehr Notebooks mit Touchscreens ausgeliefert werden. Ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das zutrifft, was schon seit Jahren rumort, ja, in der Tech-Szene, nämlich dass Android und Chrome OS zusammenkommt, ja. Und dass es dann nur noch ein einziges System gibt. Und wie das dann heißen wird vor allem. Ja. Das ist das Ende von Android. Das ist das Ende von Chrome OS. Wir werden sehen. Die Quelle GigaOm ist ja sehr zuverlässig, ja, und scheint auch festzustehen, dass eben dieses Projekt Athena dieses hier beinhaltet. Und klar darf man sich natürlich fragen, wo ist da die Grenze? Denn bisher war ganz klar die Grenze, Tastatur, Maus ist gleich Chrome OS, ja, Touchscreen ist gleich Android. Und seit dem Pixel ist es halt immer so ein Hin und Her. Und wenn jetzt da noch Touchscreen-Funktionen in Chrome OS integriert werden, klar, kann man natürlich durchaus skeptisch werden. Android 4.4.3 Update, ja, viele haben sich gefreut, dass es dann doch recht schnell ging. Und viele Nexus-Benutzer speien jetzt Galle hier, denn es gibt offenbar viele Probleme mit diesem Update. Vor allem beim Nexus 4 und Nexus 5. Die sind wohl am härtesten getroffen worden. Es gibt Wi-Fi-Abbrüche. Ja, also Verbindungsabbrüche und auch Hänger mit der Funktion, also mit der Dialer-App. Ja. Und beim Nexus 4 soll sogar wieder dieser Reboot-Bug aufgetaucht sein. Ja. Das heißt, dass das Telefon auf einmal ohne scheinbaren Grund einen Reboot macht. Ja. Wehe, man hat dann einen PIN-Code aktiviert, dann ist man erstmal ohne Handy unterwegs, ja, und ach, wo ist dann diese dringende Nachricht, die ich brauche, ne? Und oh Mann, das Handy. Ja. Also, auch Nexus 7 und Nexus 10 Benutzer haben einige Probleme in Form von Schwierigkeiten mit der Batterielebensdauer, also das heißt der Akkulaufzeit. Allerdings ist das nicht ganz so schlimm wie bei den Nexus 4 und Nexus 5 Nutzern. Ja. Habt ihr Probleme mit euren Nexus-Geräten? Also ich konnte noch keins ausmachen jetzt mit dem Nexus 4. Da ist mir eigentlich nichts Negatives aufgefallen. Ich werde aber jetzt mal genauer gucken nach dem Wi-Fi-Problem oder bei dem Reboot-Problem, ob da irgendwas auftaucht. Ja. Aber ansonsten ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Vielleicht habe ich ja mal ausnahmsweise Glück gehabt. Ich werde ja sonst immer von jedem Bug heimgesucht, ja, der da passieren kann bei sowas. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Ja, interessant, im Play Store, ja, beziehungsweise nicht im Play Store, sondern die Android-Funktion bei neueren Geräten, die eine App verifiziert beim Installieren, also sprich nach Schadsoftware scannt, die bringt jetzt eine Warnung, wenn man Root-Tools installiert. Zum Beispiel bei Towroot, ja, wird jetzt angezeigt, dass die App Code enthält, die den Sicherheitsschutz von Android umgehen kann. Ja, das hat hier Android-User auf Google Plus gepostet. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass das so ist. Jedem soll es natürlich überlassen sein, das dann hier anzuwählen, trotzdem installieren. Ja, muss man Häkchen machen und dann trotzdem installieren. Aber ich finde es gut, dass unbedarfte Benutzer hier nicht aus Versehen was installieren, das dann unter Umständen eben solche Auswirkungen hat oder das Gerät dann auf einmal gerootet wird, ja, etc. Das finde ich schon ganz, ganz wichtig, weil auch wenn für viele Android-User, die jetzt hier schon lange mit Android zugange sind und auch gerne darum rumbasteln, dass es ganz normal ist, dass man ein Android-Gerät rootet, ja, finde ich, ist es eben immer wichtig zu sagen, dass das doch schon eine deutliche Gefahr ist, wenn man das Gerät rootet und dass diese Gefahr von normalen Benutzern nicht mehr zu beherrschen ist. Ja. Wer weiß, was er tut, für den ist Root gut, aber das ist auch schon bei Linux so gewesen und Android ist ja im Prinzip nichts anderes als Linux. Wenn man mit Root rummacht am System, dann muss man wissen, was man tut, sonst kann jede Aktion die letzte gewesen sein. Ja, so ist das. Und Datensicherheit, klar, braucht man, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Ne? Wer das jemand auskennt, der kann es vielleicht sicherer machen, als es vorher war, mit Root. Aber wer da zu unbedarft rangeht, ja, der wird's dann eines Besseren belehrt. Sagt da immer wieder gern die Leute, die sich so schön selbst einen Mail-Server aufsetzen und denken dann, ha, jetzt bin ich endlich sicherer, viel sicherer als Gmail und so. Niemand will meine Daten, kann meine Daten hier abzapfen, so. Und dann, ja, ein halbes Jahr später findet man raus, dass man schon nach 2 Tagen seinen eigenen Mail-Server schon seitdem hier ein Spam-Bot-Netzwerk betreibt. Ja, und dass man's weiß. Spätestens wenn man dann vom Provider gekündigt wird oder die Polizei vor der Tür steht, weiß man dann, was man falsch gemacht hat, dass man eben nicht immer einfach so ein Root, so ein Mail-Server aufsetzen kann, der auch wirklich sicher ist und dass man ja da täglich Sicherheitsupdates checken muss. Ne? Ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Gut, dann gibt's noch was, weil wir gerade bei Sicherheit sind und Datenschutz. Wer denn darauf besonders Wert legt, der wartet ja bis auch auf das Plagphone. Ja, und das soll ja besonders sicher sein im Umgang mit den persönlichen Daten. Encryption gleich von Anfang an voll und ganz im System integriert, alles wird verschlüsselt. Auch Kommunikation zwischen Blackphones sollen verschlüsselt sein und so weiter und so weiter. Also ein sehr gutes Sicherheitskonzept. Ja, jetzt wird's bald losgehen hier offenbar. In 3 Wochen soll es oder muss es dann zeigen, was es kann, ja? Und man darf gespannt sein, ob es die Anforderungen für den immerhin großen Preis für $629, also dürfen man sicherlich sagen, so um die 600, 630 Euro auch, ja? Wie das dann aussieht. Ob das da die großen Versprechungen auf starke Sicherheit erfüllen kann. Ja. Und das soll nämlich, wurde ausdrücklich auch gesagt, nicht nur Privatsphäre, ja, auch ein Schutz gegen Schadsoftware, gegen Hacks und auch gegen die staatliche Überwachung. soll das Teil schützen. Und da ist natürlich, sind die Anforderungen ziemlich hoch, und ich kann euch versprechen, das Gerät wird garantiert genau unter die Lupe genommen. Ne? aber ich finde es gut, dass das gemacht wird, und freue mich schon, wenn das erscheint, auf die Testberichte von den Skeptikern, ja, ob das eben hier tatsächlich so richtig und wichtig ist, uns Blackphone zu haben. Gut, das war's mit den News. Ich komme jetzt mal zu der Community gleich. Haben wir schon wieder ein bisschen Zeit verbraten. Pipo T9 Routen ist angefragt worden. Ich glaube vom... oh, jetzt habe ich gar nicht hier... Habe ich das jetzt? Ui, ich habe jetzt nur den Artikel verlinkt. Ja, Fehler bei mir. Ich glaube, dass Matt Spike hat es geschrieben. Und zwar ging es darum, ob man das T9 routen kann. So ganz schnell hier mal in die auf die Uncast-Seite gehen. Zack, schneller. Hallo, Internet. Ja, ich bin da. 100 Megabit, wo bist du? Los, los, los. Ja, das sind die Momente, wenn selbst 100 Megabit noch zu langsam sind. Ja. Immer noch nicht gefunden. Gut. Die Community. Ach Mann. Nein, ich schneide es nicht raus. Ich habe keine Zeit dafür. gut, hier. Jawohl. Ich habe es auch geantwortet im Matt Spike, dass es hier im Podcast beantwortet wird. Also, hallo Rio. Es gibt es Erfahrungen mit diesem Hersteller bezüglich Updates. Bei meinem Gerät ist mir das Update der Hersteller so ziemlich egal. Hauptsache, es gibt genug Alternativen in Form von CR. Sollte ich mich für ein neues Gerät interessieren, ist es mir wichtig, dass es zumindest eine Möglichkeit zum Routen gibt. Ja. Also erstmal Updates. Ich krieg immer und immer und immer und immer wieder versprochen, es gibt ein KitKat-Update. Sehr, sehr, sehr bald. Ja. Aber ich hab's noch nicht. Also, ich gehe aber davon aus, weil das neueste Modell ist von der Firma Pipo. Gehe ich einfach davon aus, dass es auf jeden Fall mit KitKat ausgeliefert wird. In der Vergangenheit hat die Tablets, die jetzt schon länger auf dem Markt sind, wurden sogar schon teilweise mit KitKat ausgerüstet von Pipo. Deswegen gibt es momentan keinen Grund daran zu zweifeln, dass es hier auch ein KitKat-Update gibt. Ja. Die Sache mit dem Routen ist so, deswegen habe ich hier jetzt nicht direkt den Artikel verlinkt, von der Community, von der Uncast-Community, sondern ein Forum, in dem hier drüber gesprochen wird, vom Routen her, was da zu tun ist. Da wird zum Beispiel empfohlen, Root Genius zu benutzen, ja, und so weiter und so weiter. Und offenbar hat da hier schon jemand ein ROM zusammengebastelt, ist aber noch nicht ganz bereit, das zu veröffentlichen. Also ist da offenbar schon was in der Mache. Generell muss man fairerweise sagen, bekanntere Marken, wie zum Beispiel die Nexus-Reihe, ja, da kann man auf jeden Fall sicher sein, dass schneller Custom-ROMs, ja, zur Verfügung stehen, ja, und auch von bekannteren. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass in absehbarer Zeit, wenn überhaupt jemals, ein CyanogenMod für das Pipo zu haben ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Warum? Weil einfach die Basis von den Geräten einfach nicht groß genug ist, für so Entwickler sich die Mühe zu machen, das zu tun. Ja. Da muss man dann eben gucken, wie eben der eine hier in diesem Forum, der eben jetzt auch das Tablet hat und der das drauf hat und der macht dann eben stellt sich so ein Tablet, so ein Custom ROM zusammen. Ja. Und dann ist es gut. Aber auf jeden Fall, es ist nicht unmöglich. Die ersten Root-Lösungen scheinen hier schon in der Diskussion zu sein bei den Benutzern, bei den Leuten. Und wenn da jetzt schon jemand an einem ROM bastelt, dann hoffe ich, dass das auch rauskommt, bald. Auf jeden Fall ist ein, ja, ein leichter Sonnenschein schon am Horizont zu sehen. Aber generell es ist eben bei den bekannteren Marken, zumindest für die Custom ROMs, besser. Dass es ein Update geben wird von Pipo, daran zweifle ich nicht. Gut, dann gibt's noch was, auch noch mal wegen dem Pipo T9 Talk, genau. Und zwar wurde da übers Blog was gefragt vom Milan. Ja, und zwar in Englisch. Und zwar hat er erstmal gefragt nach der Qualität der Kamera und Videoqualität, ja, ob das anschaubar ist, ja, und dass es sowas, dass es Probleme gibt mit dem Touchscreen, ja, dass zum Beispiel dieser Touchscreen-Layer von Zeit zu Zeit nicht richtig funktioniert. Also, das mit dem Touchscreen kann ich sagen, ist mir bis jetzt noch überhaupt nicht passiert. Funktioniert einwandfrei, auch das Multitouch ohne Probleme. Ist sehr, sehr empfindlich, reagiert also sehr, sehr schnell auf die Finger. Was mich sehr gewundert hat, selbst bei nassen Fingern erkennt er noch die Berührung, was es zum Beispiel beim Nexus 4 nicht mehr geht. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Würde mich auch wundern, denn das Display ist ja ein Samsung-Display. Ja. Von daher dürfte es kein Problem sein. Die Qualität von der Kamera ist durchaus okay. Die Bilder sind in Ordnung. Ja. Natürlich sage ich immer, jede Digitalkamera ist besser, aber das kennen wir ja schon. Ja. Mit welchem Me Handy können Sie es messen? Also ich würde sagen, knapp unter Nexus 4 Qualität, aber nur ganz knapp unter Nexus 4 Qualität. Warum unter? Ich habe so ein bisschen mehr Bildrauschen. Ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr Bildrauschen ist vorhanden. Ja. Bei normaler Beleuchtung, bei dunkler Beleuchtung oder bei schlechterer Beleuchtung schenken die sich dann nichts mehr. Da ist es also gleich auf mit dem Nexus. Es gibt sogar eine Disziplin, wo es ein bisschen besser ist. Und zwar, ich habe schon mal erwähnt, die Software zeigt an 8-Megapixel-Kamera. Es ist aber eine 13-Megapixel-Kamera. Das heißt, man hat eine Zoom-Funktion und die wird nicht schlechter, bevor man die 13 Megapixel nicht ausgereizt hat. Damit kann man einen Teil vom Bild etwas größer machen, Aufnahme machen, und dann ist natürlich die Qualität oder das Bild besser, das Motiv besser zu sehen, ja, als eben mit der Kamera vom Nexus 4. Ja, das ist auch, also da gibt es eine Disziplin, wo es sogar besser ist. Von daher kann man sich nicht ärgern über die Kamera. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar mehr, also weitaus zufrieden damit. Ja, ich hätte da gar nicht damit gerechnet, dass es so gut ist. Das gleiche gilt für Video. 720p Auflösung, ohne Probleme, gut und schnell, ohne Ruckeln, ohne alles, ja, boom. Ja. Kann man nichts sagen dagegen. Ja, dann hat der Milan nochmal geantwortet, weil er auch weitere Fragen hatte darüber, zum Beispiel die Qualität der Anrufe, ja, zum Beispiel in Räumen oder im Wald auch, ja. Ob es vergleichbar ist mit einem normalen Telefon oder ob der Empfang, ja, meint er wohl damit das Signal, ja, eben da schlechter ist. Und wie das aussieht mit dem GPS. Da hat er zum Beispiel bei seinem Handy mal Ewigkeiten gewartet, 5 Minuten, um einigermaßen genaue Peilung zu bekommen, ja, mit der GPS-App. Ja, und der erste Teil ist natürlich klar, die Qualität ist sehr gut von den Gesprächen. Die Empfangsqualität ausgezeichnet. Überraschenderweise ausgezeichnet, ja. Es ist allerdings so, dass je nachdem, wie man das Handy hält, merkt man schon, dass eben das Signal schwächer oder stärker wird. Das habe ich aber auch mit dem Nexus 4 gehabt. Also wenn ich das Nexus 4 zum Beispiel weiter oben angreife, ja, dann verliert das Signal. Wenn ich es weiter unten angreife, ja, dann gewinnt das Signal. Das war umgekehrt. Umgekehrt war es, genau. Und von daher scheint es auch was Normales zu sein. Ja, das GPS ist so eine Geschichte. Das Teil hat ja, wie die meisten Handys, dieses Assisted GPS, auch A-GPS genannt, A-GPS. Dazu wird eine Netzwerkverbindung benötigt, also vom Mobilfunknetzwerk. Dann geht das Ganze ruckzuck. Also ganz, ganz schnell ist da eine Peilung vorhanden und ich habe unglaublich, ich habe es jetzt am Samstag im Wald beim Geocachen probiert. Ja, könnt ihr auch noch ein Bildschirm davon sehen. Im Begleittext, ja, auf ancast.net, cast.com, ein schönes Bild drauf. Ja, der Rio im Wald beim Geocachen, könnt ihr mal gucken. Und da kriege ich mit einem Garmin Legend HCX Outdoor Receiver habe ich 7 Meter Genauigkeit. Und auf derselben Stelle mit diesem Teil 3,9 Meter Genauigkeit. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Das kann normal gar nicht sein. Ja? Aber ich hab's probiert, ich habe dann auch noch GPS-Tools drüber laufen lassen, ich hab geguckt. Ich habe mehr Satellitenempfang gehabt, also mehr Satelliten im Empfangsbereich gesehen als auf dem Outdoor-Navi. Es ist mir unbegreiflich. Also da hat wirklich Pipo irgendwie gezaubert. Ja. Ich kann es mir nur, ich sag's immer wieder, ich kann mir nur so vorstellen, dass eben hier die Antenne nicht so eingepfercht ist von also die GPS-Empfangsantenne nicht so eingepfercht ist von anderen elektronischen Komponenten, die eventuell wieder ein bisschen Signal wegnehmen, ein bisschen stören, ja, als bei den kompakten Geräten. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Wenn jemand technisch einen Grund weiß, warum ein Tablet mit dem GPS-Empfang auf einmal besseren Empfang hat, als ein dediziertes Outdoor-Navi, nicht Auto, sondern Outdoor-Navi. Ja, das speziell für solche Anforderungen gemacht ist und das an derselben Stelle trotz einiger Zeit warten nur 7 Meter Genauigkeit bekommen, das Tablet nur 3,9 Meter Genauigkeit. Das soll mir das sagen. Ja? Ich finde es sehr, sehr faszinierend. Aber durch das AGPS gilt es nicht, wenn man kein Netzempfang mehr hat. Die Genauigkeit mag dann zwar irgendwann so passieren. Aber ich war an der Stelle, da habe ich im Auto gesessen, wollte dann eben hier das GPS starten, hat aber keinen Netzempfang, obwohl ich Offline-Karten alles habe, kein Problem. Aber da habe ich gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das jetzt sollte. War das nur ein kleiner Schluckauf? Kann sein, weil ich vorher intensiv CGO benutzt habe und auch es gab Probleme mit dem Starten von der Karte. Das ist ein bisschen kompliziert. Ist zu langwierig, das jetzt zu erklären. Auf jeden Fall hat da noch was gehangen. Ja, möglicherweise hat das gestört. Ich werde das nochmal genau testen, ja, Netzverbindung ausschalten und dann versuchen, einen Fix zu bekommen, wie das dann aussieht, wie lang das dauert. Und ich werde darüber nochmal Artikel schreiben. Gerade die Outdoor-Verwendung ist ja immer wieder interessant für mich. Bisher, wie gesagt, das mit CGO hat letztes Wochenende super gut geklappt. Und auch das GPS, sobald Netzverbindung war, super schnell und extrem genau. Also, genaueres muss ich aber noch tun und schreibe dann aber auch noch einen kleinen Artikel drüber, wo ich das dann erkläre oder ja mal darleg, wie ich das empfinde und dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Kommt vielleicht nächste Woche, aber versprechen kann ich es noch nicht. Gut, dann sind wir gleich am Ende. Vorher kommt noch die App der Woche, ja, und da ist etwas drin, wo auch wieder, Moment, Moment, ich glaube, wer war denn das? Wer hat mir das geschickt? Wer hat mir das geschickt? Ach, ja, genau, auch der Matt Spike hat mir das geschickt. Und zwar schon am 5. Juni. Und da habe ich das schon mal erwähnt in den Community News und habe ja versprochen, ich werde das auf Herzen nieren testen. Und siehe da, App der Woche, Codecheck, ja, nicht Codecheck, Code Check. Ja. Barcode and QR Scan. Ja, so nennt sich die App. Ja, für mich ist es der Leibwächter für den Einkaufswagen. In der Tat ist es nämlich so, man kann Produkte abscannen, ja, und kriegt dann Infos drüber, vor allem zum Beispiel bei Lebensmitteln oder bei Kosmetika über die Inhaltsstoffe, was ich sehr, sehr gut finde. Und diese Inhaltsstoffe werden auch bewertet. Ich hatte schon in dem Community-Artikel geschrieben, ja, die Quellenangabe ist sehr wichtig für den einzelnen Hinweis, ja. Es wird zwar nicht jeder einzelne Stoff aufgeführt, wo jetzt die Quelle ist, aber generell wird es von, ja, interessanten Quellen genommen, zum Beispiel Ökotest, ja. Es gibt auch eine Quelle, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie ich die einordnen soll. Ich habe auch schon eine Bewertung gehabt von einem Stoff, wo ich sag, ja, das sehe ich aber nicht so, ja, wo ich da auch, naja, das Empfinden habe, dass das eben mehr so, naja, schon fast wieder in die Esoterik reingeht, aber das ist, glaub, zum Glück die Ausnahme, ja. Es ist natürlich immer bei solchen Sachen, auch bei Ökotest, muss man immer schauen, dass man ja, das in Relation sieht. Man muss immer vorsichtig sein, ja, aber es ist nicht immer gleich die Panik angesagt. Auch wenn da mal steht, nicht empfehlenswert oder diskussionswürdig, ja. Zum Beispiel beim Palmöl, da steht, es ist rot markiert, ja. Klar, muss nicht sein, kann abgebaut werden unter sehr üblen Umständen. Ja, von daher kann man durchaus sagen, ja, also man sollte vielleicht gucken, dass man lieber kein Produkt mit Palmöl nimmt. Auf der anderen Seite kann es auch, und das ist immer das, was man vergisst, nämlich richtig gut abgebaut werden, ohne große Umweltschäden anzurichten, ja, oder eben ganze Arbeiterscharen zu unterdrücken, ja, kann. Und das darf man nicht vergessen, ja, weil Palmöl an sich ist ein sehr guter Stoff. Okay, dennoch muss ich sagen, ist CodeCheck bei mir auf dem Tablet-Handy gelandet und da wird es auch bleiben, denn es ist einfach gut. Man kann sich schnell einen Überblick beschaffen und mir hat's gleich schon mal geholfen. Wie ihr wisst, bin ich ja Veganer. Das heißt, ich muss auf viele verschiedene Dinge achten. Jetzt gibt's immer wieder Firmen, die meinen, echtes Karmin sei ein Qualitätsmerkmal. Für mich nicht, denn Karmin wird aus, glaube ich, Läusen oder Plattläusen oder ja sowas in der Richtung, also so Sachen da gewonnen. Ja, ich glaube, es sind Plattläuse. Die werden dann zerquetscht und da kommt man dann an den Farbstoff ran. Ja, das ist so ein rötlicher Farbstoff. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Ja, Schildläuse sind's, genau, ja. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und da hat es bei mir hier auf dem Produkt, ja, hat es als E-Nummer versteckt gestanden. Ja, und ich habe ja nicht alle E-Nummern im Kopf. Und wenn da steht Farbstoff, E so und so, dann denke ich erstmal nichts Böses, ja. Da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt, denn man hat mir gleich angezeigt, echtes Karmin. Ja, und woher das gewonnen wird. Ja, und ich meine, das habe ich vorher schon gewusst mit dem Karmin, aber bei mir sind sofort die Alarmglocken geschrillt, wenn da steht E120 Karmin, jetzt weiß ich, es wird so schnell nicht mehr vergessen, aber trotzdem, ich habe schon Produkte gehabt, wo 10 E-Nummern drauf waren. Da habe ich die ganzen 10 bei Wikipedia nachgeschlagen, ja, weil ich kann mir zwar viel auswendig merken, aber alle E-Nummern bestimmt nicht. Ja, ist auch bestimmt so gewollt, dass man das nicht kann. Es hört sich nämlich gruselig an manchmal. Und hier ein kurzer Scan und alles ist erklärt. Und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er das für richtig empfindet oder nicht. Die Stoffbewertung finde ich auch ganz gut. Wie da eingestuft ist als schädlich, als okay, ja, sieht man gleich quasi rot oder grün, ja, wenn er dunkel, also grau ist, dann ist er nicht bewertet. Auch das gibt's, ja, was ich auch fair finde bei manchen Stoffen, ja, dass die nicht einfach so bewertet werden, wenn es ein zu starkes Für und Wider gibt. Ja. Und deswegen hat sich das bei mir schon rentiert und deswegen bleibt's auch drauf. Eine super Sache, diese App. Man hat eine Verlaufsliste im Gerät, wo man auch sieht, was man schon vorher gesucht hat. Auch das prinzipiell spitze. Und es hängt mit der Seite codecheck.info zusammen, bei der man natürlich auch dann die Produkte so suchen kann. Und das finde ich alles ganz, ganz toll. Man kann auch selbst in diese Datenbank auch mit der App hier direkt neue Produkte einfügen. Auch das habe ich schon mehrmals gemacht. Ich habe auch mal ein Produkt, das falsch war übrigens, ja, auch eine Anmerkung. Ein Produkt war falsch. Ich habe das EAN abgescannt und dann gab es eine Soße mit Basilikogeschmack und eine Al Arabiata und da war die falsche, der Barcode von Al Arabiata war die Basilico. Das habe ich natürlich gleich geändert. Ja. Und entsprechend auch die Zutatenliste korrigiert. Und dann kann das abgespeichert werden oder ein neues Produkt einfach hinzufügen. Auch das geht ruckzuck. Man muss sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen, aber es funktioniert. Die Stoffbewertung, die wird dann wieder automatisch gemacht. Natürlich anhand von den Datenbanken, die da schon abgespeichert sind, so, dass man sicher sein kann, dass jetzt nicht jeder Esoteriker seinen Stoff hier aufwertet oder abwertet. Ja, finde ich schon gut. Ja, also deswegen, App der Woche, schaut es euch mal an. Es gibt noch viele, viele andere Aspekte außerhalb vom Lebensmittel- und Kosmetikbereich. Man kann alles damit abscannen, ja, auch Elektronikprodukte, alles Mögliche und sich dann darüber informieren. App der Woche, Codecheck, Barcodes and QR-Scan, der Leibwächter für den Einkaufswagen. Also Leute, das war's dann wieder für heute von vom Uncast. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Google plus Uncast oben eingehen, Uncast Community auswählen und glücklich werden. Ihr könnt mir eine Mail schreiben auch, wenn ihr das nicht in der Community machen wollt, sondern mir direkt schreiben wollt. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite findet ihr alle Links und Informationen, diesmal wieder besonders wichtig über die verschiedenen Artikel, die ich verlinkt habe. Und auf der Seite uncast.thenetcast.com findet ihr auch den GBG-Key, um mir eine Mail sicher zu schreiben. Und nur noch kurz zur Anmerkung daran denken. Ja, thenetcast.com mit S hinten. Ich hab's glaube ich schon mal vergessen vor kurzem, glaube ich. Ja, ganz wild schon landet ihr nämlich schon anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.